Patrick aus Kamerun. Wenn man das Wort Deutsch in Kamerun hört, denkt man vor allem an hochentwickelte Technologie. Das wird in den Augen eines durchschnittlichen Bürgers, besonders durch die unverwüstlichen Mercedes-Autos, auf unseren schlechten Straßen verkörpert. Außerdem denkt man an große Biertrinker, an gute Fußballspieler und vor allem an sehr ernste, ordentliche Leute. Als ich hier ankam, habe ich ziemlich rasch festgestellt, dass es mit der Ordentlichkeit stimmt, zumindest in den meisten Wohngegenden und bei den amtlichen Angelegenheiten. Der Straßenverkehr in Deutschland ist trotz höherer Geschwindigkeiten viel übersichtlicher und sicherer im Vergleich zu anderen Ländern. Auf den Gehsteigen herrscht auch ein reges Treiben. Jeder hetzt in seine Richtung und hat möglichst viel in möglichst kurzer Zeit zu erledigen und sei es nur deshalb, um am Abend fertig vor der Glotte zu sitzen. Dass einige Leute mit einem knappen habe keine Zeit antworten, wenn man eine Frage nach dem Weg zu stellen versucht, ist also nicht sehr verwunderlich. Dennoch findet mancher Zeit, um freundlich Auskunft zu geben. Ich habe schnell gemerkt, dass es wie überall auch hier auf den einzelnen Menschen ankommt. Man muss einfach die Sprache beherrschen und außerdem Geduld haben. Dann bekommt man auch hier eine Antwort.